Man spricht heute in Deutschland viel von der Gleichschaltung. Von der Gleichschaltung, die sich nun auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens vollzieht. Es wird gleichgeschaltet die Wirtschaft. Gleichgeschaltet werden die Länder, die Kommunen, die Parlamente. Es werden gleichgeschaltet die Gewerkschaften. Die Hochschulen werden gleichgeschaltet und die Gymnasien und Oberrealschulen. Von einer Gleichschaltung ist in Deutschland bisher nur wenig die Rede gewesen. Und doch ist diese Gleichschaltung vielleicht die wichtigste, die wir zu vollziehen haben. Die absolute Gleichschaltung zwischen Regierung und Volk. Das überlassen wir bürgerlichen politischen Dilettanten zu glauben, dass auf die Dauer eine nationale Reichsregierung mit 52% des deutschen Volkes regieren könne oder überhaupt nur regieren wolle. Wenn wir am 5. März diesen grandiosen Sieg für uns zu buchen vermochten, so glaube ich, wird man bei einer Abwägung dessen, wem dieser Sieg zuzuschreiben wäre, zu dem Ergebnis kommen, 60, 70, vielleicht auch 80% dieses Sieges haben wir dem Deutschen Rundfunk zu verdanken. Ich habe nicht die Absicht, den Rundfunk einem blühenden Dilettantismus zu überliefern. Und der Hörer des deutschen und vor allem des bayerischen Rundfunks braucht nicht zu befürchten, dass ihm nun anstelle von Aktualität, Spannung und Entspannung lediglich Parteiprogramm vorgeführt würde. Es gibt für den Rundfunk keine schlimmere Sünde als die Langeweile.